Am achten Tag aber berief Mose Aaron und seine Söhne und die Vornehmsten des Volks und gebot Aaron, hole dir ein junges Rind zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide fehllos, und bringe sie da vor Jahwe. Den Israeliten aber gebiete Folgendes, holt einen Ziegenbock zum Sündopfer, sowie ein Kalb und ein Schaf, beide einjährig und fehllos, zum Brandopfer, ferner einen Stier und einen Widder zum Heilsopfer, um sie vor Jahwe zu schlachten, dazu ein mit Öl angemachtes Speisopfer. Denn heute wird euch Jahwe erscheinen. Da brachten sie, was Mose verlangt hatte, hin vor das Offenbarungszelt, und die ganze Gemeinde nahte herzu und trat vor Jahwe. Und Mose sprach, dies ist, was euch Jahwe zu tun befohlen hat, damit euch die Herrlichkeit Jahwes erscheine. Sodann gebot Mose Aaron, tritt heran an den Altar und besorge dein Sündopfer und dein Brandopfer, damit du für dich und das Volk Sühne schaffst, sodann besorge die Opfergabe des Volks, damit du für sie Sühne schaffst, wie Jahwe befohlen hat. Da trat Aaron an den Altar heran und schlachtete das Kalb, das zum Sündopfer für ihn selbst bestimmt war. Die Söhne Aarons aber reichten ihm das Blut, da tauchte er seinen Finger in das Blut und strich es an die Hörner des Altars. Das übrige Blut goss er am Altar auf den Boden. Das Fett des Sündopfers aber samt den Nieren und dem Anhängsel an der Leber ließ er auf dem Altar in Rauch aufgehen, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Das Fleisch und das Fell verbrannte er außerhalb des Lagers. Sodann schlachtete er das Brandopfer, die Söhne Aarons überreichten ihm das Blut, und er sprengte es ringsum an den Altar. Das Brandopfer aber reichten sie ihm in Stücke zerlegt samt dem Kopf, und er ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Die Eingeweide und die Beine wusch er mit Wasser und ließ sie auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen. Sodann brachte er die Opfergabe des Volkes dar, er nahm den Bock, der zum Sündopfer für das Volk bestimmt war, schlachtete ihn und brachte ihn als Sündopfer, wie zuvor. Hierauf brachte er das Brandopfer dar und besorgte es, wie es sich gebührt. Sodann brachte er das Speisopfer dar, nahm eine Handvoll davon und ließ sie auf dem Altar in Rauch aufgehen, außer dem Morgenbrandopfer. Hierauf schlachtete er das Rind und den Widder als Heilsopfer für das Volk, die Söhne Aarons reichten ihm das Blut, und er sprengte es ringsum an den Altar. Was aber die Fettstücke des Rindes anlangt, sowie den Fettschwanz des Widders samt dem die Eingeweide bedeckenden Fett, den Nieren und dem Anhängsel an der Leber, so legten sie diese Fettstücke auf die Bruststücke, und er ließ die Fettstücke auf dem Altar in Rauch aufgehen. Die Bruststücke aber und die rechte Keule webte Aaron als Webe vor Jahwe, wie Mose befohlen hatte. Sodann erhob Aaron seine Hände nach dem Volke zu und segnete sie, und nachdem er so das Sündopfer, das Brandopfer und das Heilsopfer befolgt hatte, stieg er herab. Hierauf gingen Mose und Aaron hinein ins Offenbarungszelt, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk, und es ging Feuer aus von Jahwe und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als alles Volk dies wahrnahm, da jubelten sie und fielen auf ihr Antlitz.